1974. Die deutsche Fußballnationalmannschaft gewinnt die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Nach dem eher schwachen Auftakt des deutschen Teams formiert Trainer Helmut Schön gemeinsam mit Kapitän Franz Beckenbauer die Mannschaft um und bringt sie ins Finale. Dort besiegen die Deutschen in einem packenden Spiel die favorisierten Niederländer mit 2:1. Das Siegtor erzielt natürlich Gerd Müller, der Bomber der Nation. Im April wird Günter Guillaume, der persönliche Referent von Bundeskanzler Willy Brandt, als DDR-Spion entlarvt. 2 Wochen später übernimmt Brandt die politische Verantwortung für die Affäre und tritt von seinem Amt zurück. Sein Nachfolger wird Helmut Schmidt, ebenfalls SPD. Was sonst noch geschieht? Udo Lindenberg geht mit seinem Panikorchester auf erste und erfolgreiche Deutschlandtournee. Der weltweit größte Atommeiler Biblis A geht ans Netz. Die Richtgeschwindigkeit 130 verdrängt auf den deutschen Autobahnen das Tempolimit 100 und Rainer Werner Fassbinders Film Angst essen Seele auf kommt in die Kinos. Nix Angst, Angst nix gut, Angst essen Seele auf. Mehr als eine Randnotiz. Der VW Golf, das neueste Modell des Wolfsburger Autokonzerns, wird ein Kassenschlager und Vorbild für andere Autobauer. Das Special 60 Jahre Bundesrepublik Deutschland finden Sie auch im Internet unter wissen.de/brd.